Aje nita naitika kwa kimwiko kuzikunjaga na nita hiyo mlume shazimika macho nimeziba masikio pamba hiyo mlume nyonge tai bata tukale Dubai morali pandisha kama sai ele ya kitu sikatai kabumba mlume nimedakta hiyo katoto kame nikamata hiyo mlume nimedakta hiyo katoto kame nikamata hiyo sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo yeah. Tumekuja kubank kama tatasu weka wane story tuzimalizie ke chumani nikupeleke Miami kisha nikufikisha ke Kilimani yes mlume nyonge tai bata tukale Dubai morali pangisha kama sai mbele yo kitu sikatai kabu mlume nimedaktai katoto kame nikamatai mlume nimedaktai katoto kame nika sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo yeah. I got the streaming mtoto so dere so dere so dere yo yo yo ay ay ay when mtoto so dere so dere so dere yo yo ay ay ay sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we sichomo sichomo sichomo we Sichomo, sichomo, sichomo, we.